heilig vor. Wir nutzen noch das Licht des Tages. Nun ist das Lager wohl erreicht und Nacht erfüllt bald Feld und Flur. Das freie Leben ist unser Weg, so lautet unser Nächtgeschwur. Nebeldeckten Wipfeln rot, ist stumm ins wilde Ruhe Kraft. Und sinnen schüren wir die Glut des Feuers, das wir hier entfacht. Der Blick bald in die Ferne schweift, dies Land kennt unser tiefstes Weh. In Not war der Verstand geschärft, Geiste reift nun die Idee.